So viele Worte sprach mein Held, versuchte zu ändern, was uns nicht gefällt. Der Kampf, die Vision, begann eine Revolution, die Rebellion gegen die Spitze der Welt, gegen Reichtum, Luxus und Geld. Der Unterschied der Klassen, Hunger an Menschen in Massen. Die soziale Ungerechtigkeit wird nicht mehr akzeptiert, die Ressourcen der Welt ungerecht verteilt, es wird rebelliert. Es wird rebelliert, es wird rebelliert, es wird rebelliert, es wird rebelliert. Gegen die Spitze der Welt, gegen Reichtum, Luxus und Geld. Gegen die, die sich immer wohlfühlen, das nur können, weil andere ne Scheiße für sie rumwühlen. Ist doch klar, warum das geschah. Wenn ich dran denk, denk ich immer wie wahr. Als ich diesen Ausdruck in ihren Augen sah, die Kämpfer, die Che Guevara, die Wut wegen der Armut, sollen sie sehen, wie schlecht das tut. Wegen der Ungerechtigkeit floss das Blut. Ich fand das gut, den Kampf, die Wut wegen Armut. Ich fand das gut, den Kampf, die Wut wegen Armut, wegen Armut. Hungern Menschen in Massen. Die soziale Ungerechtigkeit wird nicht mehr akzeptiert. Die Ressourcen der Welt ungerecht verteilt. Es wird rebelliert. Gegen die Spitze der Welt, gegen Reichtum, Luxus und Geld. Gegen Reichtum, Luxus und Geld. Menschen in Massen. Die soziale Ungerechtigkeit wird nicht mehr akzeptiert. Die Ressourcen der Welt ungerecht verteilt. Es wird rebelliert. Sie haben sich formiert, im Untergrund operiert. Die Kraft dieser Menschen, die als Einheit denken. Den Kopf nur, wenn der Tod sie trifft, senken. Wir wissen alle, wofür sie kämpfen. Wenn es sein muss, mit bloßen Händen. Ich rede von denen, die der Glanz eines Diamants kann nicht blenden. Jene Helden, die gemeinsam mit ihren Brüdern an der Front enden. Die gemeinsam mit ihren Brüdern an der Front enden. Sei es in Bolivien, Vietnam, Libanon oder Afghanistan. Ich meine auch den Bruder, der wegen des CIA unerkannt verschwand. Sein Ende mit einer Kugel in der Stirn fand. Von dem Zusammenhalt, der nicht nur zufällig entstand. Es hat die gleiche Wut in ihn gebrannt. Kein Glück, sie haben nur das Leid gekannt. Die Wut, deshalb der Feind, weil es stank. Die Armut in der Zeit, weshalb ihr Volk auf die Knie sank. Deshalb die Rebellion, die gemeinsame Vision. Wegen der Ungerechtigkeit, die durch alle Grenzen in die Herzen durchdrang. Durch alle Grenzen in die Herzen durchdrang, durchdrang, durchdrang, durchdrang, durchdrang. denk, krieg ich Gänsehaut und ich find die reiche Gesellschaft krank. Trotzdem unterschreibt mein Bruder sein Geständnis blank. Hab ich aber diesen Dank an die Rebellion und ich schrei wegen unserer Situation. 1000 Jahre bleibt unsere Gemeinsamkeit als Vision, eine Rebellion als Befreiungsaktion. Doch leb ich in einem Land, wird verschlüsselt die Information und suggeriert die abartig falsche Reaktion. Die abartig falsche Reaktion. Abartig falsche Reaktion. Thank you.